Das Netzwerk der Koreaner in Deutschland und die Europa-Filiale der Auslanddirektion der Gesamtnationalen Allianz für die Vereinigung des Vaterlandes kritisierten in ihrer Erklärung vom 28. April die widerrechtliche Stationierung von Saad durch die USA und Südkorea.